Die Maßstäbe waren umgekehrt und sie waren sozusagen ungerecht. Die Frauen hatten nichts zu sagen. Die Mädchen wurden lebendig begraben. Und all diese Sachen, oder zum Beispiel die Frau, die Witwe wurde einfach versklavt und wurde einfach angeheiratet mit ihrem Willen oder wider ihren Willen. Und sowas gab es nicht im Islam. Der Islam hat gesagt, die Frau, wenn sie heiraten will, sie kann sich ihren Mann aussuchen. Und der Islam gab Menschenrechte und gab Sklavenrechte. Und die Araber damals nahmen auch bestimmte Menschen als Sklaven, wie Schwarze oder arme Menschen. Ein Beispiel, damit ihr versteht, was wir versuchen zu erklären, ist Ali radiallahu anh. Er ist von Ahlul Bayt. Er ist von der Familie des Propheten Muhammad sallam. Und er war Khalifa auch noch dazu. Und es ging darum, er war vor Gericht und hat verlangt Ali, dass mit Gerechtigkeit, mit dem Buch Allahs und mit der authentischen Sunna des Propheten Muhammad sallam gerichtet wird. Es wurde ihm was geklaut. Und die Sache war eigentlich sozusagen klar. Aber Ali wollte Gerechtigkeit. Und dann der von Ali ausgewählte, sozusagen, der den Posten, den Richteramt eingenommen hatte, hat gesagt, wie soll ich richten gegen dich, Ali? Er sagt, richte mit dem Gesetz Allahs. Und das war der Grund, warum der Jude dann auch zum Islam gekommen ist. Aufgrund dieser Gerechtigkeit. Weil im Islam, wie wir gesagt haben, gibt es nicht. Wegen ihm oder weil er ist egal. Rasulullah s.a.w. hat gesagt, auch wenn es Fatima ist, die Tochter des Propheten, wenn sie klaut, würde ich ihr sogar die Hand abpacken. Der Islam macht keinen Unterschied zwischen groß oder klein, alt, jung, Araber, nicht Araber. Zum Beispiel Bilal radiallahu anhu war ein Diener, ein Sklave, als er Muslim wurde, als er den Islam angenommen hatte. Er war überzeugt, dass das die Religion der Rettung ist. Deswegen jetzt ein Zusammen, was wir jetzt für eine Weisheit aus diesem Thema ziehen wollen, ist die Freiheit im Islam. Denn du bist, Freiheit hat nicht mit deinem körperlichen oder mit deinem materialistischen Zustand zu tun, sondern die Freiheit hängt davon ab, wie viel du Tawhid in deinem Leben hast. Das heißt, wie viel, du hast kein Tawhid. Das heißt, bist du ein Muwahhid, hast du die richtige Akida, den Glaubensgrundsatz, dann bist du frei. Der Islam ist gekommen, um die Menschen zu befreien. Deswegen nennen wir im islamischen Fachbereich, es nennt sich die Freiheit durch die Akida. Dass du dich von Herzen, von der Seele frei fühlst. Heute viele Brüder heiraten deutsche Schwestern. Er weiß, dass er Jüdin oder eine Christin heiratet. Und ihr wisst, wenn sie nicht eine von Leiter Schrift ist, darfst du sie nicht heiraten. Das ist dir untersagt. Nur jetzt als zwischendurch. Und ihr habt geheiratet, nun Muslim, und sie ist Jüdin und Christin, und sie ist nicht überzeugt vom Islam. Er sagt zu seiner Frau, ich möchte nicht, dass meine Kinder werden deine Religion annehmen. Sondern, und es geht nicht, dass du die Leute zwingst, Und dass du deine Frau zwingst, wenn sie keine Muslimin sagst, ja, dann musst du Muslimin werden. Ja, und wenn sie jetzt den Islam annimmt durch den Zwang, dann hat sie das angenommen, aber in ihrem Herzen versteckt sie Kufur. Weil du hast nicht ihr Herz, du hast nicht ihre, wie Allah sagt im Koran, wie die Munafiqin, sie strahlen den Iman aus, aber innerlich, sie sind Kufar, sie leugnen, sie sind Verleugner. Und wir sehen, liebe Brüder, subhanallah, wie viele Geschichten und viele Familien oder Lagen kennen wir, wo die Frau, subhanallah, man sah, die Frau war verschleiert, ein Niqab oder Hijab, und dann irgendwann kam eine Trennung und dann hat sie sich auch von ihren Kleidern getrennt. Sie war letztendlich nicht frei. Ihr Tawhid war, sie hatte kein Tawhid. Sie war keine Muwahhida. Der Islam verbietet nicht, dass sie ihre Religion beibehält. Das heißt, diese Aqida ist, und diese freie Aqida, diese freiwillige Muslim sein, das freiwillige frei sein, dass du Muslim bist, diese erlangen wir nicht mit Zwang. Du wirst auch nicht in der Lage sein, die Menschen zu zwingen. Er sagt, es kann möglich sein. Er war Muslim, aber noch Sklave. Und er wurde mit dem Seil gezogen. Und man hat ihn gequält, wie ihr die Geschichte kennt. Man packt ihn auf den Boden, legte Steine auf ihn und man hat ihn ausgepeitscht und man hat ihn beleidigt. Und man hat sie, aber sein Herz war voll mit Iman. Sein Herz hatte Tawhid. Er hat gesagt, Ahad und Ahad, einer. Wo sie gesagt zu ihm haben, lasst von dem einen Gott ab. Und er hat gesagt, immer einer. Er wollte nicht davon ablassen. Aber Ibn Khalaf war ein Mushrik. Ikrama, der Sohn von Abu Jahl. Sie waren die größten Feinde des Islams. Abu Jahl, Ikrama nicht, hat den Islam später angenommen. Sie waren dabei, wo sie gekillt haben, Bilal radiallahu anhu. Sie haben ihn gequält. Aber, subhanallah, egal in was für eine Lage er war, in welcher Pein und Schmerz und in welcher Unterdrückung, alle Zustände sahen so aus, als wenn es sein Ende war, von Bilal radiallahu anhu, aber dadurch, dass er Tawhid und den Iman, den richtigen Iman gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala hatte, war er frei. Er spricht jetzt ein bisschen über, er ist ausgeschwiffen über die Feinde, er hat jetzt vorgestellt, wer die Leute waren, die die Gefährten gequält haben. Und der Prophet Muhammad hat den Todesurteil über sie gesprochen, sogar wenn sie in der Kaaba sind, auch da sollen sie getötet werden. Dann erzählt er die Geschichte über Ikrima, Sohn von Abu Jahl, wie die Geschichte war, wie er abgehauen ist. Und seine Frau von ihm hat den Islam angenommen und hat den Treuschwur dem Propheten gegeben. Der Prophet hat sein Blut als Halal. Aber der Prophet hat trotzdem seine Frau geschützt. Und Ikrima, und sie ging zu Ikrima und sie hat ihm erzählt, was passiert ist, und er ist mit ihr zurückgekehrt. Er sagt, du bist Muschrik, ich bin Muslim, sagt die Frau von Ikrima. Schaut. Schau mal, sie waren ein Ehepaar, sie haben sich verstanden. Als der Islam kam, war es ganz klar, dass er ist ein Feind von Allah subhanahu wa ta'ala und sie ist eine Muslima, eine Dienerin von Allah, und der Islam verbietet es, dass ich jetzt mit dir zusammenkomme. Das heißt, sie hat den Islam höher gestellt als diese Ehe. Vielleicht hat sie ihn geliebt, vielleicht hat ihr Schutz gewährt, vielleicht hat er für sie Unterkunft bezahlt, das heißt für sie gesorgt, aber ihr war es egal. Letztendlich war der Islam ein höchster Punkt und das ist Tawhid. مش معاد حق الدين وصل ارتقى النبي الى نويران الشعور قال لا تسب الاموات امام الاحياء فيتأذى الاموات ولا ينتفع فيتأذى الاحياء بسب الاموات ولا ينتفع بالاموات Schau mal, und wir wissen, dass der Vater des gestorbenen Kafir, und trotzdem hat der Prophet verboten, dass man die Toten beschimpft, weil er gesagt hat, mit dem Beschimpfen der Toten verletzt ihr die Lebendigen. Damit hat er gemeint, ihr verletzt somit den Sohn von Abu Jahl, weil er ist ja Muslim, Mu'min. Und trotzdem, obwohl er Mu'min, dass er Muslim geworden ist, war es trotzdem schwer für ihn, dass er hört, dass man seinen Vater beschimpft. Und er hat den Prophet gebeten darum, bitte, ich möchte nicht, dass mein Vater beleidigt wird oder beschimpft wird, auch wenn er als Kafir, weil damals die Araber hatten viel Ehre und viel Ehre gehabt. Und die Väter galten als etwas Wertvolles oder Ehrenvolles. Genauso die Söhne für die Väter waren sehr was Ehrenvolles. Keine Zweifel, er war ein Feind Allahs. Das heißt nicht, dass jetzt, weil wir nicht beschimpfen, es gilt ja nicht jetzt um Abu Jahl, weil Allahs Fluch ist auf ihm, das ist klar. Und wir sollen auch jedes Mal sagen, wenn wir seinen Namen hören, aber wir sollen nicht in der Gegenwart zum Beispiel wissen, dass ein Bruder ist konvertiert und sein Vater ist Kafir und wir sagen, möge Allah deinen Vater verfluchen. Das ist hier ist das gemeint, dass du nicht ihn beschimpfen sollst, damit du nicht den Muslim damit beleidigst. Es geht jetzt nicht wegen dem Kafir. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns auch einen Verstand gegeben, der ist auch frei. Und jeder, wir möchten einen Gedanken haben, eine freie Entscheidung, die dich nicht in die Irre führt. Wir hören viele Philosophen, Wallahi, wenn du mit ihnen sprichst über Islam, du bringst den Vers aus dem Koran und sagst, Allah sagt beten, er philosophiert mit dir. Studiert oder denkt, er hat irgendwas gelernt, diskutiert mit dir und ist noch überzeugt, dass er irgendwie Recht hat. Yani, subhanallah, wie viele Brüder oder Schwestern oder wie viele Muslime, die heute studieren oder auch nicht studieren, reden mit dir und denken, sie sind noch intelligent. Du sagst ihnen, Allah sagt, er sagt aber meine Meinung. Subhanallah. Der ist in Wirklichkeit nicht intelligent, der ist dumm. Er sagt zum Beispiel, jemand, er sieht etwas Schlechtes von einem Muslim, und das sehen wir auch sehr oft, vielleicht sogar in Bekanntenkreise oder in der Gesellschaft. Und du sagst, so, Yachi, warum kommst du nicht beten in die Moschee? Yachi, warum praktizierst du nicht? Yachi, warum bist du nicht Muslim? Er sagt, ja, wegen den Muslimen, und sie machen so, und sie betrügen alle, und sie klauen alle. Er macht, subhanallah, er ist in eine Sünde, er macht noch eine größere Sünde. Er verurteilt Millionen von Muslimen, dass sie nicht rechtschaffen sind, dass sie Diebe sind, oder hörst du oft in Kreisen, man sagt, ja, warum kommst du in die Moschee? Ja, die Gelehrten und die Schejuch, sie zeigen sich zu rechtschaffen, aber sie haben alle Affären und sie betrügen ihre Frauen, oder ich habe ihn gesehen, er ist da und da in diesem Bordell gewesen. Subhanallah. Er sagt, er denkt, dadurch, dass seine freie Meinung hat, kann er äußern, was er will. Aber er weiß nicht, dass diese freie Meinung Allah dir gegeben hat, und sie ist eine Prüfung für dich. Er sagt, wie viele diese Herrscher, die Herrscher und die arabischen Herrscher oder nicht-arabischen Herrscher oder Könige, wir sind hinter ihnen gelaufen, nicht wir, aber wie viele Menschen, Muslime, vor 20, 30 Jahren ist ein Präsident gekommen, hat was versprochen. Ist der Kommunismus gekommen in unsere muslimischen Länder, hat uns was erzählt, wir haben denen geglaubt, wir sind ihnen hinterhergefolgt, die Dummen von uns haben ihnen gefolgt. Und zum Schluss, subhanallah, das ist, Allah hat dir eine freie Entscheidung gegeben, aber deine freie Entscheidung war letztendlich eine Prüfung für dich, dass du diesem König, also Präsidenten gefolgt bist und seine freie Meinung, seine Meinung genommen hast und du dir Meinung gebildet hast über seine Äußerung. Meinungen, die stehen über Koran und die authentische Sunna. Deswegen jede Aussage, die widerspricht Koran und Sunna, authentische Sunna, sie ist wegzuwerfen. Sie hat keine Geltung, sie ist nichtig, null. Alles betrachten wir unter der Lupe von Koran und die authentische Sahih Sunna. Deswegen benutzt dein Verstand und lass dein Verstand nicht eine Waffe gegen dich sein oder ein Mittel gegen dich sein oder ein Beweis gegen dich sein. Deswegen, bevor du deinen Mund aufmachst und bevor du deinen Mund aufmachst oder jemand zu irgendetwas rufst oder jemanden von etwas überzeugen willst, sollst du dir tausendmal Gedanken machen. Das heißt, wir haben gesagt, das ist der freie Gedanke. Das ist das, was heute die Menschen dir versucht haben zu erklären. Du bist doch frei. Warum sollst du dich unterordnen unter das System? Du bist doch ein freier Mensch, aber letztendlich bist du, du denkst, du legst dich gegen den Islam an oder du willst dich von diesem Islam befreien, indem du sagst, ja, der Islam ist zu streng und er hat die Menschen unterdrückt, besonders die Frauen, und dachtest dann, ja, ich bin ein freier Mensch, aber letztendlich bist du in der Falle von in einem anderen System, was schlecht für dich ist, und du bist zu einem Sklaven dann geworden. Ein Sklave von deinen Begierden und von deinen Gelüsten. Und das ist wahre Gefangenschaft. Die Befehle Allahs sind für deine Freiheit. Das Gebet ist für deine Freiheit. Und genauso. Er sagt, subhanallah, sind die Beispiele der Zauberer von Pharaon. Wir nennen sie Zauberer, aber sie waren danach kein Zauberer mehr. Sie haben, wo sie gesehen haben, dass Musa a.s. nicht mit Zauberei kam, sondern mit Ware. Er kam mit Allahs Macht, mit Allahs Zeichen, indem er diesen Stock warf. Und dann haben sie gesehen, dass eine Schlange, aber sie ist kein Zaubertrick, wie die Seile der Zauberer. Was haben die Zauberer gesagt? Subhanallah. Sie haben gesagt, wir glauben an den Herr von Musa a.s. Sie haben sich niedergeworfen. Das sind die Kuffar. Dann, was hat Pharaon gesagt? Er sagt, ja, er hat euch die Zauberer beigebracht, deswegen habt ihr euch niedergeworfen. Er sagt, ihr habt euch niedergeworfen, bevor ich euch das erlaubt habe. Er sagt, subhanallah, schaut euch mal, sie wussten, sie werden danach sterben, weil sie sich Pharaon widersetzt haben. Aber diese Freiheit, die sie hatten, diese Kraft in ihren Herzen, das kann nur ein Gläubiger bringen. Und jetzt sprechen wir über das freie Wort. Sie haben die Shahada gesprochen. Und ihnen war egal, was passiert. Deswegen die Freiheit, die freie Aussage, das freie Wort. Du bist in der Islam frei, al-Islams gekommen, damit du frei bist und nicht in Gruppierungen. Subhanallah, du bist in Gruppierungen drin, in Sekten drin. Du bist letztendlich nicht frei. Du hast dich letztendlich von dem Kufr-System in einem schein-islamischen System reingebracht, wo du denkst, dass du frei bist, aber letztendlich wird dir gesagt, wie du zu leben hast, wie du zu handeln hast. Das ist nicht der Sinn und Zweck von Islam, mein Bruder. Islam ist gekommen, um die Menschen zu befreien. هذا الكلام يا إخواني، أنت كمسلم أنت لابد أن تكون لك حرية رأي، أنت لابد أن تكون لك حرية كلمة، لابد أن أكون أنا موجود، لأنني إذا ما كنتش موجود فأنا غائب عن الوجود. Der Muslim sollte sich einsetzen. ونحن sollte sich einsetzen in der Da'wah. Er sagt, an dem Tag, wo sie die Zeichnungen rausgebracht haben über den Propheten Hassan, die schlechten Zeichnungen, und ihr wisst alle, was wir meinen, die ganze Welt ist aufgestanden und hat demonstriert. Das ist, er sagt, es gilt darum, dass heute Gesetze neu strukturiert werden oder neue Gesetze kommen dazu. Neue Gesetzgebungen kommen dazu im Parlament, hinter deinem Rücken, wo du nicht weißt, wie zum Beispiel, wo wir geschlafen haben. Wo wir geschlafen haben, haben sie letztendlich die Erlaubnis gegeben, sozusagen, oder Gesetze gemacht, die letztendlich so eine Verbrechen entstehen können. Was man gesagt hat im Parlament, dänischen Parlament, oder man gesagt hat als Gesetzgebung im Grundsatz auch vielleicht in Deutschland, dass du bist frei und du kannst diese freie Meinung, du kannst letztendlich sagen, was du willst. Aber das ist keine freie Meinung, das ist Betrug. Wie ich manche Gelehrte gesagt haben, hätte man etwas gegen einen Juden gesagt, oder hätte man vielleicht jemand anders, einen Priester beleidigt, dann hätte man gesehen, was passiert wäre. Aber dadurch, dass die Muslime schlafen, und dass die Muslime ihnen die Religion egal ist und lieber hinter Dunya laufen, rennen, haben die Muslime an Gewicht verloren in der Gesellschaft. Er spricht über die Bilder draußen, über die Wahlen. Er sagt, gestern vielleicht einer der Jugendlichen hat Drogen verkauft und heute kommt er zerstört, Plakate auf der Straße und zerstört und zeigt Härte. Er sagt, das ist nicht ein Muslim. Er sagt, mag sein, dass die Sachen nicht islamisch sind, aber das wissen die Kuffar letztendlich nicht draußen. Sie unterscheiden nicht zwischen einem Muslim und einem so Muslim oder so Muslim. Letztendlich heißt das, die Muslime zerstören und machen kaputt. Und nehmen irgendwelche Meinungen von irgendwelchen Leuten, die keine Basis unserer Religion haben, und behaupten, sie dürfen zerstören, kaputt machen. Allahu A'lam. كانوا يعطوا نسب معينة على الإسلام والمسلمين، نسب كذا ونسب كذا ونسب كذا، فلقيت نسب كويسة كلها معقولة، يعني نسبة المشاكل كذا ونسبة المطلقات من الأزواج من الألمانيات المتجوزين عرب كذا، ونسبة المطلقات من التركيات كذا، ونسبة كذا ونسبة كذا، ونسبة المخدرات كذا. عطوا نسب. سلام عليكم. كنت تكلمت كلمتين، كنت أول حاجة يعني النسب اللي انتوا عرضتوها دي، أنا كنت متوقع إنها كلها سواد في سواد. Er war irgendwo und dann wurde ihm ein Bericht gegeben, dass wie viel Scheidungen im Islam und wie viel Zerstörung durch Islam und die Kriminalität der Jugendlichen. Und dann dachte er, es wird total Schaden sein, also sehr schlecht. Aber dann hat er gesehen, subhanallah, dass eigentlich Die Lage der Muslime, besonders in Deutschland, hat ihn verwundert, dass die Kriminalität sehr wenig, weniger als er gedacht hatte. Und Alhamdulillah, dass man sieht, dass letztendlich der Islam, inshallah, Alhamdulillah, durch die Prediger, die sich einsetzen, jetzt nicht nur bekannte Prediger, sondern Brüder, die vielleicht privat aktiv sind, Dawa machen oder die Leute, die Sunna lehren oder den Islam lehren. Wir sehen, dass Alhamdulillah sich vieles gebessert hat. Die Kriminalität ist zurückgegangen und die Scheidungsrate, Allahu A'lam, wie ich das verstanden habe. Und dann hat sie sich, das glaube ich, eine Reporterin gewesen, und dann hat sie sich sogar entschuldigt. Und dann hat der Sheikh gesagt, bitte lassen Sie mich sagen, dass all die Berichte, die uns über uns bringt, sie nehmen zu, aber der Schaden, der durch die Muslime kommt, wird immer weniger. Das heißt, das ist nicht realistisch. Deswegen müsst ihr auch gerecht berichten. Lass auch berichten, dass jetzt weniger Schaden durch die Muslime kommen. Und das ist der Beweis dafür, dass dadurch, dass wir mehr aktiv sind, sehen wir das weniger. Aber sie wollen nicht so haben. عندنا مسلمين مرشحين. أنا ما بقول لك إذن فلان ولد الله. عندك مسلم مرشح. وعلى وجه المسلمين في ابحث واسأل عن برنامج المسلم. إن ينفعك كمسلم وين؟ وإحنا أمرنا نحكم الظاهر والله يتولى الصلاة. إحنا مأمورين إن إحنا نأخذ دورنا في المجتمع. لكن إذا أنت فضلت 4.5 مليون مسلم موجودين في ألمانيا. وأنت بره تمثيل البرلمان كله. حضرنا الاجتماع ايام ما كنت في 2017 حضرنا الاجتماع ناس برضه من البلدات قالوا لنا يا جماعه يا مسلمين حاولوا تشاركوا في الادارات Es geht eigentlich jetzt, ihr wundert euch, warum ich nicht, es geht eigentlich jetzt um Wahlen. Das ist die Ansicht von dem Sheikh, dass er ruft zu Wahlen, zu bestimmte Wahlen. Ich übersetze nur das, was er sagt. Und er sagt, wir haben auch muslimische, sozusagen, wenn ihr nicht wählen wollt, wir sagen, wir zwingen euch nicht zum Wählen. Er sagt, wir sagen euch, wählt dann muslimische, wir haben auch muslimische, sozusagen, Politiker, Anwärter, die jetzt auch in die Politik gehen, wählt sie. إذا أنت كنتش عاوز واحد غير مسلم من الحكم عليك إيه اللي خلقت وقف عن السيستم وتبقى دولين Er sagt, viele Brüder sagen zu allem immer Haram, Haram, Haram. Und dann gehen sie zum Arbeitsamt oder zum Jobcenter und verlangen Geld. Okay, das ist seine Ansicht. Er sagt, wir sollen hier, er sagt, wenn wir nicht wählen gehen, all diese Stimmen gehen zu denjenigen, die den Islam letztendlich feindlich gesinnt sind. Und er sagt, 4 Millionen Muslime leben. Und, ja, aber kann man niemanden zwingen, der nicht wählen gehen will. Das ist, يعني كان سوان Segen und Heil auf dem gesamten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diene Allahs, o Diene Allahs, fürchte Allah und sterbet nicht anders als Muslime. Was wir noch haben, ist die freie Entscheidung zu heiraten, dass der Junge kann auswählen, das Mädchen kann auswählen, dass man nimmt die Stimme der Frau und die Stimme des Mannes. Es gibt eigentlich in diesem Punkt gibt es viele oder in diesem Thema gibt es viele Punkte. Die Zeit reicht jetzt nicht aus. Also deswegen verzeiht mir 2-3 Minuten noch. Es wundert mich. Manchmal kommt ein Vater und sagt, meine Tochter möchte ich heiraten. Deswegen sagt der Sheikh, wir sagen zu dem Vater, er sagt, ich zeig mir einen Jungen, ich bin sicher, dass meine Tochter das und das will. Er sagt ihm, nein. Er sagt, subhanallah, so ist das nicht, mein Bruder. Er sagt, deswegen sei intelligent, und das ist eine Eigenschaft der Jahiliyyah und nicht des Islams, dass die Tochter selber entscheiden kann und den Mann sehen kann. Die Geschichte von Musa, als seine zwei Töchter von dem alten Mann, wo Musa ihr Tiere gewaschen hat, getränkt hat. Sie hat selber gesagt, oh Vater, möchtest du nicht den als Arbeiter nehmen, der stark und sicher, Amin, das heißt vertrauenswürdig ist? Sie hat ihre eigene Meinung gebildet über Musa, und später hat eine von denen auch Musa geheiratet. Das heißt, letztendlich hat sie entschieden. Das ist Islam, es ist Rahma. Islam ist keine Religion, die unsere Logik widerspricht oder unsere Fitra widerspricht, im Gegensatz. Deswegen finden wir bestimmte Gesetze im Grundsatz vielleicht, die unsere Fitra widerspricht. Wir Muslime sind überzeugt, dass der Islam unterstützt unsere Fitra, und sie widersprechen nicht unsere reine Veranlagung. Und deswegen, der Islam hat uns diese freie Entscheidung gegeben, aber im Rahmen, in Grenzen des Islams. Nicht, dass einer sagt, ich bin frei, wallah, ich kann machen, was ich will, ich bete nicht, ja, Allah hat gesagt. Wer beten, wer glauben will, kann glauben. Wer Kufr begehen will, kann Kufr begehen. In einem anderen Vers sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass die Religion ist euch heute klar geworden, kein Zwang im Glauben. Aber danach, was sagt Allah weiter? Diejenigen, die Kufr begehen, diejenigen, die Allah leugnen, werden in Jahannam so verbrennen oder bestraft.